krankes Herz und müde Glieder, krankes Herz und müde dich für meine Mutter, keine Mutter war ich weise, pflück ich dich für meine Schwester, ein doch längst verwelkt ist sie. Pflück ich dich für meinen gezogen die Feldschlacht, pflück ich dich für den Geliebten, verurteilet der Geliebte. Jenseit dreier grünen Berge, jenseit dreier kühlen Wasser, jenseit thank you. schrieb der erste Lärchen Ton. In den süßer Laut versunken, weil ich ihn durch Saat gefehlt, das noch halb vom Schlummer trunken, sanft dem Licht entgegenschwebt. Welch ein Seelen, welch ein Träumen, ach, du möchtest vom Vergnügen mit den Blumen, mit den Bäumen altes Herz noch einmal blühen, altes Herz noch einmal blühen. Ich saß zu deinen Füßen in Wald Einsamkeit. Windes Atmen, Seelen ging durch die Wipfel breit. In stummem Ringen seh' ich das Haupt in deinen Schoß und meine bebenden Hände und deine Knie schloss und meine